1. Diener, die Tochter Liesen Jacobs, besucht einst tags die Frau in der Region. 2. Dortzer SIE sich hem, den Sohn Hemmers, des Hevetischen Fürsten des Lands, erpackte SIE, lag bei und verwaltete SIE. 3. Danach entwickelte sich hem ein tief Zunegang zu Diener, Jacobs Tochter, liebte das Mädchen und versucht, SIE zu trosten. 4. Sich hem bat daraufhin seinen Vater Hemmer, bitte, werb für mich Diocese Mädchen, damit SIE mein Frau word. 5. Jacob Erfer, das sich hem sein Tochter Diener in Tert hat, da sein Son Jedoch mit DMV auf dem Feld wären, unternahm Jacob nichts, bis SIE zurückkamen. 6. In der Zwischenzeit jing Hemmer, sichems Vater, zu Jacob, mit in zu sprechen. 7. Als Jacob Son vom Feld zurückkamen und von Horten, werden SIE zu tiefst verbitterten gerieten in großen Zorn, den sichems tat, Jacobs Tochter Bejwant zu haben, galt in Israel als Schwerschantat und war absolut inacceptable. 8. Hemmer began zu sprechen und sagt zu ihnen, mein Sohn sich hem hat sich in your Tochter verliebt, bitte, gebt SIE in zur Frau. 9. Get eine Heverbindung mit uns ein, gebt uns your Tochter und nehmt uns ihr Tochter für euch. 10. Bleibt bei uns wohnen, das Land steht euch offen. Könnt hier leben, euch frei bewegen und euch niederlassen. 11. Sich hem selbst sprach zu Jacobs Vater und seinen Brüdern, moge ich nade in euren Augen finden. Was immer er von mir verlangt, ich werd es euch geben. 12. Fordert von mir ein Hof brotgebend viel Geschenk, ich werd als geben, was er verlangt, wenn mir nur das Mädchen zur Frau gebt. 13. Jacobs Son antworteten sich hem in seinem Vater Hemmer mit List, da sich hem ihr Schwester Diener in Tert hat. 14. SIE klarten ihnen, wer konnen uns ihr Schwester keinem unbeschnitten in mein geben, denn das wär für uns ein Schande. 15. Wer wär denn euch ne dann zustimmen, wenn euch uns anpasst und el mannlichen Personen unter euch beschneiden last. 16. Danach wär denn wer euch uns ihr Tochter geben und your Tochter nehmen, und wer wär denn bei euch wohnen bleiben, so das wär ein einziges Volk wär denn. 17. Wenn euch Jedoch nicht beschneiden lassen wollt, wer denn wer uns ihr Tochter nehmen und wegsehen. 18. Dieser Vorschlag Jeffiel Hemmer und seinem Sohn sich hem se. 19. Der Jungmann so gut nicht, die zu tun, die er Diener, Jacobs Tochter, se mokti und der Angesi Henste in seiner ganzen Family war. 20. Hemmer und sein Sohn sich hem jingen daraufhin Zumstatter und sprachen zu ihren Mitbürgern. 21. Dies Männer sind uns gegenüber friedlich eingestellt. Last SIE sich im Land niederlassen und es dirch sehen, denn das Land bietet ihnen ausreichen Platz. Wir können ihr Tochter heiraten und ihnen uns ihr Tochter geben. 22. Allerdings sind dies Männer nur beret, bei uns zu wohnen und ein Volk mit uns zu werden, wenn sich allmannlichen Personen unter uns beschneiden lassen, so why SIE selbst beschnitten sind. 23. Eier her den, besitz und all wie wer den dann uns gehoren. Last uns ihnen also in Gegen kommen, damit SIE bei uns bleiben. 24. Almanna, die Dirch das Tor seiner Stad Jingen, stimmten dem Vorschlag Hemmers und sein Sohn sich hem zu und ließen sich beschneiden. 25. Dritten Tag Jedoch, als die Männer noch schmerzhaft geschwacht wären, namen Simeon und Levi, Dinas Bruder und Son Jacobs, ihr Schwerter, überfielen die ahnungslos Stadt und tokten allmannlichen Bewohner. 26. SIE tokten auch Hemmer und seinen Sohn sich hem mit dem Schwert, holten Diener aus Sichems Haus und zogen dann ab. 27. Die anderen Son Jacobs kamen über die erschlagen in her und plunderten die Stadt, weil ihr Schwester in Tert worden war. 28. SIE namen ihr Schaf, Rinder, Esel und Als, was sich in der Stadt und auf den Felden befand, als Butte mit. 29. SIE namen ihren gesamten Besitz, ihr kleinen Kinder und ihr Frauen als Jeffangin mit und plunderten außerdem Als, was in den Hausen war. 30. Jacob sagte daraufhin zu Simeon und Levi, hat mich in groß Schwierigkeiten gebracht. Indem mich bei den Bewohnern des Lands, den Kanaaniten und Pharisiten, verhast gemacht hat. Daich ne wenig mana habe, konnten sie sich gegen mich verbunden, mich besiegen und mein ganz family vernichten. 31. Sie erwiderten jedoch, sollte ansehe Schwester y ein Prostituiert behandeln dürfen.